schönen Tag wie heute, ja, da kann man was erleben, wenn wir einmal unter Männern sind. In unserer Kneipe wollen wir nun kräftig einen heben und vergessen auch mal Frau und Kind. Wir machen einen drauf, gerade wie es uns gefällt, und sind die Gläser leer, wird gleich die nächste rund bestellt. Im Gasthaus zur Laterne singen alle mit beim Rudi, ralala. Im Gasthaus zur Laterne ist die Stimmung immer riesengroß. Rudi, ralala, Rudi, ralala, Rudi, ralala, ralala, Rudi, ralala, Rudi, ralala. Heute machen wir mal wieder einen los. An einem Tag wie heute, ja, da kann die Welt so schön sein, weil sich Männer immer gut verstehen. Wir würfeln oder kegeln oder reden über Fußball und wir lassen uns mal richtig gehen. Der Wirt ist unser Freund, denn manchmal gibt er einen aus. Drum bleiben alle hier, wir gehen noch lange nicht nach Haus. Im Gasthaus zur Laterne singen alle mit beim Rudi rein.